Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 12. Welche Rolle spielt die Vernunft für den Glauben? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich sitze an einem Tisch, deswegen Tischgespräche, gemeinsam mit Knut Nippe. Und mir gegenüber sitzt Pastor Dr. Malte Detje. Ganz korrekt. Ich gebe mir Mühe. Genau. Wir bekommen Fragen von unseren Hörern und wir freuen uns über die und wir versuchen, die irgendwie hier immer zu beantworten. Und von der Reformation her nützliche Antworten irgendwie zu finden. Genau, das ist so das Besondere, dass wir sagen, das, was die damals für Ideen hatten und für Grundsatzüberzeugung, das ist auch hilfreich noch für uns heute. Da können wir noch was lernen. Und heute ist eine Folge, da geht es gar nicht um eine Frage. Weil Knut nämlich irgendwann gesagt hat, wir müssen da mal was zwischenschieben. Wir machen hier immer so unsere Sache, aber eigentlich müssen wir noch mal eine Sache sagen. Und deswegen gibt es die Folge heute. Worum geht's? Wir haben sie überschrieben als Überschrift mit Glaube und Vernunft. Genau. Welche Rolle spielt die Vernunft für den Glauben, im Glauben? Genau. Und ich glaube nämlich, dass da die reformatorische Sicht eine besondere ist, die immer wieder reinspielt und was man auch merkt, wenn wir Themen beschäftigen. Also man kann der Vernunft ja eine unterschiedliche Rolle geben. Und ich glaube, wenn wir einmal, das hat man schon gemerkt bis jetzt, aber wenn man einmal nochmal sozusagen darauf hinweist, wie zum Beispiel Luther mit der Vernunft umgeht, dann hilft einem das auch dass man seine anderen Antworten noch gut versteht. Genau, und dann vielleicht versteht ihr auch besser, warum wir die Sachen hier so machen, wie warum wir sie machen. So denken, wie wir denken. Genau, wie denken wir denn? Ja, das ist, da können wir mal gucken heute. Und Malte, pass auf, du bist ja immer besser vorbereitet als ich. Malte macht immer hier so, stellt so Fragen vor und ich habe heute auch was vorbereitet. Ich habe zwei Zitate rausgesucht, ich habe vorbereitet. Zwei Zitate, was die Vernunft ist. Und die Zitate sind sehr gegensätzlich. Und Malte, deine Aufgabe, ich gebe dir diese beiden Zitate, du musst sie vorlesen und dann musst du sagen, welches du zutreffender findest. Und unsere Hörer können sich auch überlegen, was finden sie die bessere Aussage. Eins dieser Zitate ist von Luther, das kann ich verraten. Das heißt ja aber nicht, dass es das Richtige ist. Ja, also, aber du kannst dich ja mal positionieren und dann kannst du sagen, warum. Und dann kann ich ja die Gegenposition übernehmen oder wie auch immer. Hier sind die beiden Zitate. Zitat Nummer 1. Die Vernunft ist die Hure des Teufels. Ja, mal richtig reinhauen, genau. Die Vernunft ist die Hure des Teufels. Jetzt Zitat Nummer 2. Die Vernunft ist die größte Gabe Gottes und selbst fast etwas Göttliches. Ah, ich weiß, welches von Luther ist. Ja, das habe ich leider gemerkt. Trotzdem, du musst trotzdem begründen, genau. Welches ist von Luther? Luther ist die Vernunft ist die Hure des Teufels. Ja, richtig. Und das Problem ist, das andere ist so krass. Also das Vernunft ist das Größte und was selbst was Göttliches. Nein, dann würde ich lieber mit der Hure gehen. Das halten wir fest für unsere Hörer. Malte würde lieber mit der Hure gehen. Warum? Also was bedeutet das denn mit der Hure? Der Teufel kann tatsächlich auch unsere Vernunft benutzen für was nicht gut ist. Also ich glaube, dass das Grundproblem unserer Logik oder unserer Vernunft ist, gerade wenn man sie gerne benutzt, und wir haben beide studiert, also wir benutzen sie sehr gerne, dass sie sich maßlos überschätzt. Ich glaube, dass die Vernunft was echt Gutes ist, aber dass sie mitunter die Tendenz hat, sich selbst zu überschätzen. Nämlich im Grunde mehr zu machen, als sie kann. Also nämlich zum Beispiel die Welt komplett zu verstehen, Gott zu verstehen. Das wäre meine Gegenthese. Und deswegen eher Hure des Teufels. An der Hure finde ich noch gut, die Hure geht mit dem, mit der ihr am meisten bietet. Die Hure ist käuflich. Das ist, glaube ich, auch was bei Luther und den Reformatoren eine große Rolle spielt, dass die Vernunft eben nicht unabhängig ist, sondern käuflich. Was neutral ist auch, ne? Also genau, die ist nicht neutral, sondern die ist, es gibt ja auch andere Reformatoren noch, und der englische Reformator Thomas Cranmer hat gesagt, was das Herz begehrt, dafür entscheidet sich der Wille und die Vernunft rechtfertigt es. Also die Vernunft ist, lässt sich sozusagen beeinflussen davon, und das merke ich ja bei mir selber, wenn ich, also meine Vernunft ist ja darauf trainiert, Ausreden für mich zu produzieren. Ich musste sie gar nicht trainieren, das konnte sie schon immer. Also wenn ich was will, fallen mir auch vernünftige Gründe ein. Die Vernunft ist käuflich. Okay, du hast jetzt dich für das eine Zitat entschieden. Hast du eine Idee, von wem das andere sein könnte? Oh, ist es ein Theologe, darf ich fragen? Ja. Oh, okay, dann muss ich raten. Ist es nicht Thomas von Aquin? Nein. Ist es alte Kirche? Oh, nein. Ich mag so Rätsel, von daher ist mich mal richtig. Also die Vernunft ist die größte Gabe Gottes. Ist nicht, ist es, oh, dann, nee, dann weiß ich es nicht. Martin Luther. Echt? Das ist der Witz an der Sache. Beide Zitate sind von Luther. Das ist der Witz. Und daran merkt man schon auch, wie Luther denkt. Die beiden Zitate sind ja sehr gegensätzlich. Ja. Und ich glaube, um sie ins richtige Verhältnis zu rücken, muss man eben immer gucken, worauf bezieht es sich. Mhm. Und wie verhalten die sich zueinander? Das ist eben lutherisches Denken, dass Luther Sachen sagen kann, die sich auch zum Teil auf den ersten Blick widersprechen. Das macht er gerne. Mhm. Und dann muss man sozusagen es verstehen, auf was bezogen. Und erstmal ist es interessant, aber ich finde das deswegen auch so gut, weil ich glaube, die Bibel macht es auch so. Das entspricht dem biblischen Denken. Du findest in der Bibel auch Aussagen, die sich widersprechen und die du aufeinander beziehen musst. Also wer ist denn das Licht der Welt zum Beispiel? Ich bin das Licht der Welt, Matthäus 5. Genau, also in Matthäus 5 sagt Jesus den Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. In Johannes 8 sagt er, ich bin das Licht der Welt, das eine Licht der Welt. Und da muss man nur gucken, okay, und dann ist es, glaube ich, gut, darüber nachzudenken, wie bezieht sich das aufeinander. Und deswegen ist nicht nur der Inhalt dieser beiden Zitate interessant, sondern auch daran merkt man schon die Art lutherisches Denken. Der hat eben kein perfekt austariertes System, sondern der kann auch gegensätzliche Sachen sagen, die in der Beziehung stimmen. Ein anderes berühmtes Beispiel ist, eines der berühmtesten Bücher von Luther ist Die Freiheit eines Christenmenschen. Und es fängt so super an mit zwei Sätzen. Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemanden untertan. Zweiter Satz, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. So fängt dieses Buch was an. Was bin ich jetzt, frei oder ein Knecht? Und dann denkt man, hä? Und dann ist man motiviert, das Buch zu lesen. Und die Lösung ist, in der Beziehung auf Gott, vom Glauben her bin ich frei. Gott hat alles für mich getan, der Glaube macht mich frei. Ich muss nicht mehr, bin keiner Knechtschaft mehr unterworfen. Und das macht mich zum Herrn über alle Dinge. Aber die Liebe, die macht mich zum Knecht aller Dinge. Dass ich für andere in Freiheit das tue, was ihnen gut tut. Und ich glaube, wir sind heutzutage eigentlich anders. Also ich bin anders aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen, logisch zu denken. Alles musste logisch sein. Und ich fand es interessant, dass Luther das nicht denkt. Und ich glaube, dass er damit näher an der Bibel dran ist. Logik ist eben nicht für alles der richtige Maßstab. Es gibt Dinge, dafür ist Logik super. Mathe zum Beispiel. Es gibt Dinge, dafür ist Logik eben nicht super. Beziehungen zum Beispiel oder Bibel. Da stößt die Logik an ihre Grenzen und das finde ich daran interessant. Aber es freut mich, dass ich dich überraschen konnte. Also was das so bringt, wenn du dich hier vorbereitest, dann bringst du mich hier ganz ins. Also ich finde an der Vernunft, ich würde sogar sagen, sie ist gut. Wir sollen sie auch in Freiheit gebrauchen und benutzen. Und dann gibt es ja manchmal der Fall, da steht was in der Bibel und das passt mit der Vernunft nicht zusammen. Und dann ist die Frage, was mache ich in dem Fall? Einer unserer theologischen Lehrer, Sven Findeisen, der hat das einmal so gesagt, wenn ich in der Bibel lese und dann sehe ich einen Widerspruch zwischen dem, was da unten auf meinem Bein liegt in der Bibel und zwischen dem, was in meinem Kopf ist. Wo liegt das Problem, sagt er. Liegt das Problem auf meinen Beinen oder ist das Problem in meinem Kopf? Und dann sagt er, eigentlich das Problem wenn dann hier oben in meinem Kopf. Im Zweifel, womit gehe ich? Gehe ich mit meiner Vernunft oder gehe ich mit dem, was die Bibel sagt? Und wir hatten das Thema ja so ein bisschen beim Abendmahl schon gehabt. Also die Vernunft sagt mir, ein Mensch kann nicht gleichzeitig an zwei Orten sein. Jesus kann nicht gleichzeitig im Himmel sein und in Kleinkleckersbühl und Neustadt und in Hamburg und wo immer man gerade ist. Das geht doch gar nicht. Das Endliche kann das Unendliche nicht fassen. Genau, sagt die Logik. Und Luther sagt, im Zweifel gebe ich lieber die Logik auf und gehe mit dem biblischen Text. Und sogar innerhalb der, wenn er die Bibel anguckt, sagt er, im Zweifel gebe ich sogar mein System auf und bleib lieber in dem, was der einzelne Bibeltext sagt. Also es ist eher so ein induktiver Ansatz, so ein empirischer. Also er guckt lieber auf die Texte, als sozusagen ein gesamtstimmiges System zu entwerfen. Und alles muss irgendwie da reingeprügelt werden, dieses System. Deswegen ist manchmal, wenn wir so als Lutheraner sagen, wie wir so Sachen sehen, ist, dass die am Ende immer die Leute sagen, hä, ist ja voll widersprüchlich. Genau, es gibt Leute, die schon diese Art, und ich selber gehöre dazu, für die diese Art eher fremd ist. Ich habe nur gelernt, dass diese andere Art für mich eine Befreiung ist von diesem Systemdenken, in dem ich voll drinne bin. Vielleicht noch mal was, den einen Satz haben wir so ein bisschen ausgelegt. Ich finde, an dem anderen Satz, wo er die Vernunft lobt und sagt, sie ist geradezu selbst etwas Göttliches. Das Tolle an der Vernunft ist ja, dass sie sozusagen von oben Dinge beurteilt, Sachen einordnen kann an die richtige Stelle. Du nimmst mit der Vernunft eine Art Gottesstandpunkt ein. Und das funktioniert in vielen Stellen, zum Beispiel den Dingen, die es so in der Welt gibt. Also wenn ich ein Auto baue, dann ist der Autobauer wie ein Gott, der alles durchschaut und alles durchschauen muss. Und in Mathe und so weiter. Der Witz ist eben, es gibt Themen, da kann ich diesen Gottesstandpunkt nicht einnehmen. Ich kann der Gott, der verstehende und urteilende Gott eines Autoplans sein. Aber zum Beispiel kann ich nicht der verstehende, urteilende Gott sein bei Themen, wo es um Gott und mich geht. Weil ich mich nicht über Gott stellen kann, obwohl ich gewohnt bin, so zu denken und denke, okay, ich gucke von oben runter, wie verhält sich Gott zu mir, aber zu Gott kann ich immer nur von unten hochgucken, sozusagen. Und es gibt eben Themen, die meine Vernunft sprengen. Und ich glaube, deswegen wollte ich da eine extra Folge drüber machen, das ist jetzt schon so ein schwieriges theologisches Thema, so ein Grundlagenthema. Meine Konfirmanden fragen mich das, warum soll ich eigentlich beten? Warum soll ich Gott das sagen, was ich möchte? Weiß er doch eh schon. Der weiß das eh, das ist total logisch. Also von der Logik her ist es Quatsch, dass man Gott noch so. Aber Luther hat da eben dieses andere Denken, dieses Beziehungsdenken und sagt, Beten hat was mit Kommunikation zu tun. Es geht nicht darum, Gott zu informieren, weil er zu unwissend ist, sondern es geht darum, in der Kommunikation zu sein. Und das ist Gott wichtig und er verspricht sogar, dass er darauf antworten wird. Das ist für die Logik gar nicht mehr greifbar, die sagt, hä? Aber an der Stelle merkst du eben, Logik ist daran nicht. Also in unseren Beziehungen, in Freundschaften oder auch in Liebesbeziehungen machen wir auch nicht alles nach der Logik. Die Logik hat ihren Platz, aber ist nicht für alles da. Und gerade beim Gebetsthema ist es ja so, da sagt Luther dann, warum sollen wir beten? Ja, weil Gott dir gesagt hat, dass du es machen sollst. Genau. Und weil er verheißen hat, er wird antworten. Also, da macht Luther sich das manchmal gut einfach, an den richtigen Stellen. Er macht es gut einfach, weil er sagt, am Ende ist nicht die Frage, wie du dir Gott denkst, wie Gott so sein müsste. Ja. Sondern die entscheidende Frage ist, wie Gott sich selbst dir zeigt. Und sagt, ich bin einer, zu dem ihr beten sollt. Ja. Und dann ist es nicht die Aufgabe deiner Vernunft, hier zu sagen, eigentlich Gott müsstest du anders sein, sag ich mal. Also erfinde dir nicht mit deiner Logik deinen eigenen Gott, sondern geh mehr zu dem, wie sich Gott in Jesus gezeigt hat und wie wir das in der Bibel nachlesen können. Da nochmal Sven Findeisen, der darauf hingewiesen hat, was Nachdenken eigentlich bedeutet. Wer war eigentlich dieser Sven Findeisen? Kennst du das mal? Das ist ein Pastor, der mit dem, als ich Abiturient war, habe ich mich mit dem unterhalten, weil ich nicht wusste, ob ich Theologie studieren sollte oder nicht. Und nach dem Gespräch mit dem habe ich gedacht, doch, das lohnt sich. Also es ist den können wir ja vielleicht mal interviewen. Der hat jedenfalls, ist ein Pastor, der viel mit Theologiestudenten gearbeitet hat, von dem ich und du, glaube ich, auch viel gelernt haben. Und ein ganz kluger, weiser und liebevoller Mensch, ja. Es gibt eben Sachen, die kann ich nur empfangen, auch in meinem Denken und sagen, okay, ich versuche dem nachzudenken, was bedeutet. Es gibt auch Sachen, die verstehe ich nicht ganz. Also die Dreieinigkeitslehre, dass es nur einen Gott gibt, aber dass dieser eine Gott aus drei Personen besteht und trotzdem nur einer ist. Meine Vernunft sagt immer wieder, ja, ich kann das zwar so darstellen oder so, aber wie das so genau geht, das ist eine Stelle, wo meine Vernunft sagen muss, okay, das ist so für mich. Aber zum Glück ist Gott nicht so klein, dass er in mein Denken in allem reinpasst. Er zeigt mir in meinem Denken, was ich über ihn wissen muss, aber es gibt auch Sachen, wo ich ganz guten Gewissens sagen kann, das geht nicht in meinen Kopf. Ich mag das Lied von Paul Gerhardt gerne, Sollte ich meinem Gott nicht singen? Und da gibt es in der dritten Strophe, spricht Paul Gerhardt über Jesus und dass Jesus für uns gestorben ist. Und da heißt es, sein Sohn ward ihm nicht zu teuer. Nein, er gab ihn für mich hin, dass er mich vom ewigen Feuer durch sein teures Blut gewinne. Also das ist einmal Versöhnung. Und dann geht's aber weiter. Dann sagt er, o du unergründeter Brunnen, wie will doch mein schwacher Geist, ob er sich gleich hoch befleißt, deine tief ergründen können. alles Ding wird seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. Ja. Also das ist genau das. Also erzählt, das ist doch das, also genial, dass Jesus für uns gestorben ist und ne, hat mich aus der Hölle befreit und dann, aber das ist ein Geheimnis, das ist tief wie ein Brunnen und egal wie hoch meine Vernunft steigen mag, die Tiefe dieses Brunnens kann sie eigentlich nicht verstehen. Und genau, genau und das Besondere der reformatorischen oder der gerade auch der lutherischen Theologie ist, dass sie das ernst nimmt und sagt, was wir nachdenken könnten, denken wir nach. Genau. Da ist die Vernunft super. Luther sagt ja auch ein berühmter Satz, wo man merkt, dass die Vernunft für ihn schon wichtig ist, am Reichstag zu Worms, als er aufgefordert wird, seine Schriften zu widerrufen, sagt er, das mache ich nur, wenn ihr mich anhand der Bibel oder klarer Vernunftgründe mir zeigt, wo ich falsch liege. Also da sagt er hier, ich bin lernbereit, das sind die Ebenen, auf denen ihr mir begegnen könnt. Mhm. Nennt er die Vernunftgründe auch. Aber gleichzeitig ist ihm bewusst, und ich glaube, das ist klug und befreiend, dass unsere Vernunft nicht der letzte Maßstab ist und dass wir uns keinen Gott bauen müssen, der so klein ist, dass unsere Vernunft ihn kapiert und vollständig erfasst und ergreift. Nein, Gott ist größer und sein Handeln ist größer. Und dann kann man eben gucken, in welchen Themen ist Vernunft gut und Logik und in welchen Themen ist sie überfordert. Und es hat auch was damit zu tun, dass Martin Luther Sünde ernst nimmt. Ja. Die Frage ist ja, da gab es mal so einen Sündenfall. Das ist so eine christliche Überzeugung, dass alle Menschen Sünder sind. Und die Frage ist, was betrifft das? Und man versteht ja häufig Sünde erstmal als was Moralisches, dass der Mensch nicht mehr moralisch einwandfrei handeln kann, dass er böse Taten begeht. Aber Martin Luther sagt ja auch und die anderen Reformatoren, Sünde macht da nicht Halt. Hm. Sünde bezieht sich auch auf unser Denken. Und auch unser das, was wir so denken, ist an sich von der Sünde betroffen. Und von daher weiß er auch, dass auch die Vernunft ist gefallen. Genau. Mit Adam und Eva. So. Vielleicht kannst du den Satz damit einmal für mich in Verbindung bringen, den ich so gerne mag. 2. Korinther 10, 4, 5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Absichtigen zerstören wir und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Und jetzt soll ich sagen, warum du diesen Satz gut findest. Ja, Hammer, ne? Ja, der ist sehr interessant, vor allen Dingen, weil dieses Festung, das könnte man noch übersetzen, glaube ich, mit Vernünfteleien. Ne? Okay, also das sind Gedankengebäude, ja. Gedankensysteme, in denen jemand auch gefangen ist. Mhm. Und Paulus sieht seine Aufgabe auch darin, mit vom Wort Gottes her, mit dem Evangelium, diese Gedankengebäude kaputt zu machen, die sozusagen falsche Systeme sind, in denen Menschen gefangen sind und die sozusagen sie die Welt nicht mehr klar sehen lassen, weil sie sozusagen in ihrer eigenen gebauten Scheinwelt leben. Diese Gedankengebäude sind ja manchmal gebaut aus richtigen Einzelbeobachtungen. Mhm. Aus richtigen Einzelbeobachtungen, die sozusagen falsch zusammengebaut sind. Okay. Und dann zu sagen, diese Gebäude werden kaputt gemacht, aber die richtigen Einzelbeobachtungen, die werden in den Dienst Christi genommen. Das sind die Gefangenen sozusagen, die dann daraus befreit werden. Jetzt. Also das finde ich sehr interessant, dass auch Paulus sich mit diesen Fragen, wie funktioniert Denken, ja auch auseinandersetzt. Und der Friede Christi, welcher höher ist als alle Vernunft. Also das kommt ja an manchen Stellen, dass das auch gesagt wird. Es gibt Römer 9 bis 11 ist auch ein interessanter Punkt, wo Paulus an einem theologischen Problem selber knabbert und darüber nachdenkt und verschiedene Lösung sich überlegt und dann immer denkt, nee, aber das ist es nicht, weil es gibt Bibelstellen, die dagegen sprechen. Von der Logik komme ich dahin, aber nein, das ist es nicht. Und zum Schluss gibt er auf und sagt, okay, ich kapiere es nicht ganz. Und dann sagt er, oh Gott, wie unergründlich ist deine Weisheit, wie hoch. Also er sagt, ich kapituliere davon und merke, dein Denken ist größer als meins. Und ich glaube, das ist wichtig. Also das ist gegen das, was ich so gewohnt bin. Das ist auch immer wieder fremd für mich, aber das befreit mich auch davon, dass ich mir so ein System mache, in dem ich Gott sozusagen genau einpassen kann und genau weiß, wo sein Platz ist. Und denn Gott spielt ja oft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich frage mich nur manchmal, aber haben wir nicht trotzdem sowas wie ein System? Also Martin Luther hat ja auch so eine Ordnung, die er seinen kleinen Katechismus aufbaut. Also es gibt ja auch, wir haben ja so eine Art, oder ist das was anderes als ein System? Aber es gibt ja trotzdem sowas wie eine Ordnung. Also wir reden jetzt hier auch nicht zusammenhangslos wild einher, sondern wir sagen, naja, es gibt sowas wie Sakramente und da gibt es zwei Stück, da gibt es die Taufe und das Abendmahl. Ist ja auch so ein bisschen so eine Ordnung. Ja, Der Unterschied für mich ist ein System, ein lückenlos geschlossenes Gedankengebäude, wo du auf jede Frage eine Antwort hast und jede Sache zu der anderen logisch in Beziehung setzen kannst. Das ist sozusagen, wo die Vernunft regiert und alles über logische Schlussfolgerungen, Argumente, Begründung und so weiter. Was ich ja grundsätzlich nicht schlecht finde, und ich sag's nochmal, also wenn jemand einen Automotor baut, dann erwarte ich genau das. Ja. In diesem Bereich ist das, hat das so zu sein. Ja. Aber Gott ist nicht wie so ein Automotor. Und Gottes Handeln ist nicht wie so ein Automotor. Und Gottes Handeln übersteigt mein Begreifen und mein Verstehen. Und das wird auch an vielen Stellen gesagt. Also mein Konfirmationsspruch, den ich mir selber rausgesucht habe, ist, wo Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, sondern so viel der Himmel ist höher als die Erde, so sind meine Gedanken höher als eure Gedanken und meine Wege höher als eure Wege. Und das prägt mich in der Art, wie ich über Gott nachdenke. Es gibt ja viele Christen, die das versuchen, so ein christliches System zu entwickeln, wo es auf jede Frage eine Antwort gibt. Und es macht mich misstrauisch. Denn die Bibel gibt nicht auf jede Frage eine Antwort. Wie gesagt, in Römer 9 bis 11 hat Paulus selber eine Frage, wo er zum Schluss sagt, so genau kann ich es nicht sagen, warum das so und so ist. Und ich finde, mindestens an den Stellen, wo die Bibel sagt, das wird euch nicht verraten, das ist wirklich sozusagen Gottes Weisheit, eine christliche Theologie, die alle diese Fragen durch logische Schlüsse beantwortet. Da habe ich immer das Gefühl, die muss an irgendeiner Stelle, muss sie sich überschätzen und biblische Aussagen zur Seite geschoben haben. Gegen geordnetes Denken habe ich überhaupt nichts. Mhm. Und wie gesagt, ich bin selber auch eher so veranlagt. Ich möchte gerne auf alles eine Antwort haben, aber im Glauben werde ich das nicht haben. Mir fällt das vor allem beim Thema Bibel so ein bisschen auf und die Autorität von Bibel als Gottes Wort. Ich sag's mal ganz ehrlich, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, die Bibel als unfehlbares, irrtumsloses Wort Gottes zu sehen. Tatsächlich nicht. Nur schräg wird's dann, wenn man erst beweisen muss, dass die Bibel vernünftig ist, damit sie auch Gottes unfehlbares Wort sein kann. Der Gedanke ist, erstmal muss ich sozusagen beweisen, dass es in der Bibel keine Widersprüche gibt und dass sie komplett fehlerfrei ist. Es gibt ja in manchen christlichen Kreisen, da ist das so gemacht. Und erst dann kann ich ihr auch zugestehen, dass Gott hier... Ja, und warum stört dich das? Weil der Ausgangspunkt ist, erst muss es vernünftig sein und dann darf es auch quasi unfehlbar sein. Und dann darf es auch erst Autorität haben über mich. Also erst, wenn ich sozusagen mit der Vernunft die Grundlage gelegt habe, darf ich dem etwas zutrauen. Und bei mir wäre es eher, dass ich sagen würde, mein Ausgangspunkt ist, Gott spricht dadurch. Und weil Gott es sagt, dass er vertrauensvoll hier redet, glaube ich ihm. Auch wenn meine Vernunft es nicht immer erkennt. Also es ist sozusagen keine notwendige Bedingung, dass ich alle Bibelstellen erklären kann und erklären kann, warum der Hase ein Wiederkäuer oder nicht ist. Das muss ich nicht machen, um Gott zu vertrauen hier, wenn er hier spricht. Na und der Witz ist ja auch, wenn ich die Bibel erst dann als Gottes Wort anerkenne, wenn mir jemand vernünftig gezeigt hat, dass sie in allen Punkten vernünftig ist, dann ist ja eigentlich meine höchste Autorität die Vernunft. Genau. Ja, dann gewinnt die Bibel ihre Autorität, weil sie mit der Vernunft übereinstimmt. Und dann ist eigentlich die Vernunft die höchste Autorität. Und ganz hart gesagt, braucht man dann die Bibel auch nicht unbedingt. Das heißt, dass die Bibel selbst an den Stellen, wo sie vernünftig ist, wenn die Bibel die eigentliche Autorität ist, von was anderem her ihre Autorität haben muss, als von der Vernunft. Genau. Das ist jetzt alles sehr theologisch. Ja, vielleicht ist das an der Folge so. Aber ich habe ja dieses Thema aufgebracht, also die Hörer können mir die Schuld geben. Aber eine meiner Lieblingsfragen, die zu dem Thema ja manchmal kommen, ist, kann man jemanden zum Glauben hin argumentieren? Kann das die Vernunft? Jemanden sozusagen mit Gründen dazu zu bringen, dass er glaubt? Also kann ich jemanden zum Glauben hinein vernünftigen? Ich würde sagen, nein. Und das sage ich, obwohl ich in meinem Weg zum Glauben mir Bücher sehr geholfen haben, die sich mit Argumenten auseinandergesetzt haben und auch mir gezeigt haben, dass der christliche Glaube an vielen Stellen viel vernünftiger ist, als ich das angenommen hatte. Also ich mag solche Bücher auch. Ich bin davon geprägt. Aber tatsächlich, glaube ich, ist der Haupteffekt, dass sie mir gezeigt haben, hey, so unsinnig, wie ich dachte, ist das alles nicht. Das stimmt, also sie haben mir den christlichen Glauben mehr gezeigt und mehr erläutert. Ich habe da mehr kennengelernt. Aber es geht doch hier um Vertrauen. Im Kern geht es um Vertrauen. Wenn du jemand nicht vertraust, dann kann ich noch so viele Argumente dafür liefern, warum der doch vertrauenswürdig ist. Es gibt an manchen Stellen, kann das hilfreich sein, weil du sagst, okay, jetzt verstehe ich das Verhalten von dem besser und okay, vielleicht ist der doch nicht so fies, wie ich dachte. Aber man kann Vertrauen in Leute nicht rein argumentieren. Man kann manchmal Hindernisse ausräumen. Ich finde, ich mag diese Bücher gerne. Vernunft hat ja auch immer was Zwingendes, zwingende Logik. Ich kann jedem erklären, dass 2 und 2 4 ist. Das kann ich ihm vorrechnen. Ja, wenn da jemand das nicht glaubt, dann kann ich sagen, pass auf, ich beweise es dir. Und wenn er dem folgt und bei Sinn ist, hat er keine andere Möglichkeit. Und es wäre ja so toll, wenn das mit dem Glauben so wäre, ja? Dann hätten wir das perfekte Programm für uns als Pastoren, für uns im Konfirmandenunterricht. So ist Glaube nicht. Glaube ist nicht 2 und 2 ist 4. Sondern Glaube hat was damit zu tun, dass ein Mensch nach und nach Vertrauen fasst zu Gott und merkt, dass der ihn beschenkt hat. Und Vertrauen ist im Letzten ein Geschenk, was Gott schenken muss. Mir hat das sehr geholfen an der Stelle, auch bei den Reformatoren, dass die gesagt haben, Glaube ist eigentlich sehr vielfältig. Ja. Du sagst, es gibt so 3 Ebenen bei Glauben. Es gibt einmal die erste Ebene, die nennen sie Notitia. Die zweite Ebene nennen sie Ascensus und die dritte Ebene nennen sie Fiducia. Kannst du das mal bitte übersetzen? Genau. Mein Latein ist schon, ich bin ja älter. Die erste Ebene heißt einfach erstmal Notizia, Notiz nehmen, Kenntnis. Also, und das kann die Vernunft. Also, dass jemand Jesus' Geschichten kennt und wiedergeben kann. Genau. Das kann man mit Vernunft. Dazu brauchst du keinen Heiligen Geist. Das kann jeder. Und die zweite Ebene, glaube ich, da kann die Vernunft auch noch helfen. Die heißt Ascensus, das ist die Zustimmung. Dass jemand vielleicht, wenn wir irgendwie so einen Glaubenskurs machen, abends nach Hause geht und sagt, ah, das macht Sinn. Das macht Sinn, da könnte was dran sein. Und ich glaube, auf der Ebene können wir auch noch was mit der Vernunft machen. Dass er denkt, ah, das ist gar nicht so unendlich doof, was die Christen sagen. Das macht ihm aber noch nicht zum Christen, dass er sagt, da ist was Wahres dran. Oder ich könnte mir vorstellen, dass Gott existiert. Oder selbst, ich könnte mir vorstellen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Selbst das macht einen noch nicht zum Christen. Und die dritte Ebene ist sozusagen die des Vertrauens. Dass ich sage, ach, das ist ja für mich passiert da am Kreuz und am Ostern und das ist die Hoffnung in meinem Leben. Und das ist etwas, was der Heilige Geist schenken kann und schenken muss. Also das geht nicht ohne den Heiligen Geist und der schenkt das vor allem durch die Predigt, dass wir nämlich von Jesus erzählen. Und das, dahin können wir niemanden hinein argumentieren. Also auf einer gewissen Hinsicht geht Glaube mit Vernunft zusammen, aber dieses tiefe Vertrauen, das kann ich im Grunde nicht durch Vernunft erzwingen. Und das ist ja das Eigentliche. Genau. Also es gibt ja Punkte in meinem Leben, das andere ist nicht schlecht, wo ich auf Gott vertraue, obwohl es Dinge gibt, denen ich nicht zustimme. Und ich sage Gott, also was das jetzt soll, weiß ich nicht, das kapiere ich nicht, dem kann ich auch nicht zustimmen. Und trotzdem vertraue ich darauf, dass du schlauer bist als ich, dass du liebevoller bist als ich. Und dass es fällt mir schwer, das zu sagen, dass das doch irgendwie richtig ist, auch wenn alles in mir dagegen spricht. Und wenn ich in den Himmel komme, dann bin ich mal gespannt, wie du mir da zeigst, was du dir damit gedacht hast. Und ich habe das Vertrauen, dass du das kannst. Aber vorstellen kann ich es mir noch nicht. Unsere Zeit ist um, Knut. Ja. Ich hoffe, wir haben nicht mehr verwirrt gerade als es vorher schon. Das hoffe ich auch. Und wie gesagt, sonst bin ich schuld. Aber ich glaube, dass das wichtig ist. Das unterscheidet doch sehr stark das lutherische Denken von dem anderen, dass man eben auf dieses geschlossene System, was möglichst auf alles eine Antwort hat, getrost verzichtet und sagt, das Wichtigste ist die Sachen, die Gott einem gesagt hat, dass man die festhält. Und es darf offene Fragen geben. In dem Sinne, wir freuen uns, wenn ihr bald wieder zuhört. Und wir freuen uns, wenn ihr uns Rückmeldung gebt auf Facebook, auf Twitter, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt unter tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit AE. Und wenn ihr uns weitere kluge Fragen schickt und stellt und wenn ihr uns mit Lob und Kritik überhäuft, freuen wir uns auch. Genau. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Tschüss. Bis in 2 Wochen.